Ricardo. Ja. Wir sprechen jetzt mit Ricardo, dem machen wir jetzt mal locker, dem Macher der heutigen. Doch, also tollen Demo, ich würde sagen, im sogar anderthalb tausender Bereich eventuell mittlerweile schon. Ricardo, die Tanz hatte ja nun einen Beitrag veröffentlicht. Ich glaube, das müsste das Datum selber, ich glaube der 22. August, kann es sein. Der sich so lesen ließ, als hätte die Taz jetzt sich, sagen wir mal, auf die Seite der größeren Leserschaft, der erwartbar größeren Demo geschlagen. Was für ein Statement hättest du denn dazu? Ich meine, bist du da nachsichtig mit der Taz oder hast du da deine kleine gesunde Wut, die man haben könnte? Ich habe da schon nochmal Stärken. Ganz klein auf jeden Fall. Ja. Wir sind raus, weil an uns die Freiheit groß. Krieg ich meinen Satz doch. Ja, okay, sorry. Taz. Ja, genau, dein Statement dazu. Hast du Verständnis oder hast du da deine gesunde kleine Wut? Ja, ich finde es ziemlich daneben, wie die Taz sich verhalten hat, muss ich einfach so sagen. Die Berichterstattung war tendenziös. Das liegt vielleicht daran, dass es einfach einzelne persönliche oder viele persönliche Verbindungen gibt. Würdest du denn aber sagen, medial hat man sich korrekt verhalten? Das heißt, bist du auch richtig interviewt worden? Nein. Das wollte ich wissen. Vielen Dank.